Die Schwäche des Herzogs gegen den Jesuitenorden war so maßlos, dass die allgemeine Klage ertönte, die Habsucht der Jesuiten werde noch ganz Bayern verschlingen. Wilhelms Beispiel fand Nachahmung. Sein fürstlicher Nachbar, Erzherzog Leopold, Fürstbischof zu Passau, ein 14-jähriger Knabe, dotierte das dortige Jesuitenkolleg mit 30.000 Gulden. So ist es erklärlich, dass bei Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 die oberdeutsche Provinz ein riesenhaftes Grundeigentum besaß, das sich wie folgt verteilte. Dem Kollegium in München gehörten das Kloster Ebersberg mit der Propstei Erding, Aham, Amt Pfaffenhausen mit Thondorf, Eugenbach, Hornbach, Holzhausen, Wolfshausen und Rönnersbach. Dem Kollegium in Ingolstadt Münchmünster mit 58 Höfen, Biburg mit Leitenbach und Nozenhausen zu 91 Höfen. Die Pflege Randeck und Essing, die Hofmarken Prunn, Stockau, Oberhauenstadt, Oberdolling mit Hellmannsberg, dem Kollegium in Landsberg die Hofmarken Vogach, Pestanger, Winkel, Zangenhausen, dem Kollegium Amberg gehörten die Abtei Kastell nebst den Hofmarken Engenreuth, Hofdorf, Heimaden, Garstorf, Gebersdorf, dem Kollegium in Regensburg das Kloster St. Paul, die Hofmarken Gieselhausen, die Zehnten und Gefälle zu Karlmünz, Lengenfeld und Holzheim, dem Kollegium in Straubing die Hofmark Schierling, dem Kollegium in Landshut das Gut Niederding, dem Kollegium zu Burghausen die Zehnten zu Merkel und Seibelsdorf, dem Kollegium in Feldkirch in Vorarlberg der Zehnte zu Frastanz und die Alb Streichenfeld, dem Kollegium in Neuburg die Klöster Berg, Neuburg, Echenbrunn, dem Kollegium in Augsburg das Amt Eitenhofen, die Hofmarken Kissingen und Mergetau mit der Wäsche zu Lechhausen, dem Konvikte zu Dillingen, Lustenau, dem Kollegium in Eichstätt, Wittenfeld und Landershofen, dem Kollegium in Bamberg, die Güter Sambach, Winden, Stettbach, Leimershof, Hohengüßbach, Ketzgau, Merkendorf, Sandhof und der Ziegelanger Weinberg. Im Kollegium zu Ingolstadt fand die landesherrliche Kommission einen Aktivvermögensstand von mehr als 3 Millionen. Aus den Akten mitgeteilt von Lang am angegebenen Ort Seite 205 und folgende. Als der österreichische Staat unmittelbar nach Aufhebung des Ordens dessen Vermögen amtlich feststellte, belief es sich für Böhmen, Mähren, Schlesien und die übrigen deutsch-österreichischen Erbländer auf 15.415.220 Gulden. Das scheint aber noch längst nicht alles gewesen zu sein. Der Präsident der Kaiserlichen Hofkammer berichtet nämlich unter dem 16. August 1782, es seien mehr als 120.000 Gulden Jesuitengelder zu Genua ausgekundschaftet worden und mehr als 18 Millionen Gulden sollten auf den Namen des Ordens in Holland eloziert sein, wovon 4 Millionen nach Österreich zuständig wären. Selbst die Namen der Frankfurter Wechselhäuser, welche die Auszahlung der Interessen, also der Zinsen, vermittelten, brachte der Präsident in Erfahrung. Allein die durch das Haus Bethmann angestellten weiteren Erhebungen führten zu keinem Ergebnisse. Siehe Hock-Biedermann, der österreichische Staatsrat 1760 bis 1848, Wien 1879, Seite 67 und 444. Auch folgende Tatsache aus der gleichen Zeit lässt den jesuitischen Reichtum hervortreten. Die böhmisch-österreichische Hofkanzlei berichtet unter dem 28. April 1781, dass von den bei privaten ausstehenden Forderungen der Jesuiten 3.214.000 Gulden bereits einkassiert seien, 2.674.939 Gulden aber flüssig wären und überdies an Kaufschillingsresten 381.654 Gulden eingetrieben werden würden.